Let's look at Numbers chapter 26 if you can find it. Blättert einmal zum vierten Buch Mose, Kapitel 26. If you're new, it's the fourth book. So wenn ihr neu seid, das ist das vierte Buch von Beginn an in der Bibel. Last week we were in Joshua chapter 14. Und letzte Woche befanden wir uns in Joshua 14. And Caleb said, und der Caleb sagte in Vers 11, im Vers 11, I am now 85 years old. Ich bin nun 85 Jahre alt. And I am as strong as I was when I was 40. Und ich bin so stark, wie ich es war, als ich 40 war. And then he pointed to a mountain. Und dann zeigte er auf einen Berg hin. That was one of the last strongholds in the land of Canaan. Das war eine der letzten Festungen noch im Lande Kanaan. And it was inhabited by the sons of Anak. Und dieser Berg wurde bewohnt von den Söhnen Enochs. And Caleb in his old age. Und Caleb in seinem alten, in seinem hohen, fortgeschrittenen Alter sagt zu Joshua, ich möchte diesen Berg als mein Erbe haben. Wow. I am as strong as I was. I am as strong today as I was 40 years ago. Ich bin heute so stark, wie ich es vor 40 Jahren war. I want that mountain. Und ich möchte diesen Berg haben. Because God promised it. Weil Gott hat mir das verheißen. And perhaps if the Lord is with me, und vielleicht, wenn der Herr mit mir ist, a sign of humility from Caleb, das ist ein Zeichen von Demut von Caleb, I will drive them out. Werde ich sie von dort vertreiben. And he did. Und tat es auch. So, Numbers chapter 26. So, 4. Mose 26. Lord, bless these words we ask. Herr, bitte segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. It's the next generation, Numbers 26. Da ist von der nächsten Generation die Rede hier. All the tribes are numbered. Und all die ganzen Stämme werden gezählt. And then it says, verse 63. Und zwar im Vers 63 heißt es folgendes: These are those who were numbered by Moses and Eleazar, the priest. Das sind die durch Mose und den Priester Eleazar gemusterten. Who numbered the sons of Israel in the plains of Moab by the Jordan at Jericho. Die Söhne Israel in den Ebenen von Moab am Jordan bei Jericho musterten. But among these there was not a man of those who were numbered by Moses and Aaron the priest, who numbered the sons of Israel in the wilderness of Sinai. Und unter diesen war kein Mann von denen, die von Mose und dem Priester Aaron gemustert worden waren, die Söhne Israel in der Wüste Sinai gemustert hatten. Not one person, nicht ein Mensch, who had crossed through the Red Sea, der über dieses Rote Meer gegangen is now alive. Ist, war noch am Leben. Nobody. Niemand von denen. Vers 65. For the Lord had said of them, denn der Herr hatte von denen gesagt, they shall surely die in the wilderness, sie müssen in der Wüste sterben, and not a man was left of them, und kein Mann von ihnen war übrig geblieben, except Caleb, außer Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, dem Sohn des Jephunneh, und Josua, dem Sohn des Nun, not a one of them, keiner von denen. No one that had passed through the Red Sea with Moses was alive. Keiner von denen, die durchs Rote Meer mit Mose gezogen waren, war noch lebend, außer diesen zwei Männern. And if you keep your finger there, und wenn ihr da nun den Finger mal drinnen haltet, and go to 1 Corinthians chapter 10, und zum 1. Korinther Kapitel 10 blättert, you see that the Apostle Paul makes reference to this. Da seht ihr, dass sich da der Apostel Paulus auf das bezieht. In Vers 1. For I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. And all ate the same spiritual food. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen. And all drank the same spiritual drink. Und alle denselben geistlichen Trank tranken. For they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Now one of the saddest verses in the Bible. Und nun einer der traurigsten Verse in der Bibel. Verse 5. Vers 5. Nevertheless, nichtsdestotrotz, with most of them God was not well pleased. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. There was 1,200,000 of them. Und zwar gab es da 1,200,000 Menschen. And God was pleased with two. Und Gott hatte nur an zwei wohlgefallen. And Moses, of course. Und Mose natürlich. But God was pleased with two. Gott hatte an zwei wohlgefallen. Now these things happened as an example for us. Und diese Dinge sind geschehen als ein Beispiel für uns. So that we would not crave evil things as they also craved. Damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Do not be idolaters. Werdet auch nicht Götzendiener, as some of them were, wie einige von ihnen. As it is written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Nor let us act immorally as some of them did. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben wie einige von ihnen. And Unzucht 23,000 fell in one day. Und es fielen an einem Tag 23,000. That's almost 8 times more people than died in New York City a year ago. Das sind beinahe 8-mal mehr Menschen als vor einem Jahr in New York City ums Leben gekommen sind. They died in one day. An einem Tag starben die. Because there was so much immorality. Weil so solch eine Unzucht gab. Among God's people. Unter dem Volke Gottes. Nor let us try the Lord as some of them did and were destroyed by the serpents. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Now these things happened to them as an example. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild. And they were written for our instruction. Und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Upon whom the ends of the age have come. Über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Therefore let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. No temptation has overtaken you, but such is common to man. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. And God is faithful, Gott aber ist treu, who will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. But with the temptation will provide the way of escape also, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so that you will be able to endure it, so dass ihr sie ertragen könnt. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. In the wilderness, in der Wüste, and they all died there. Alle starben sie dort. They were a 14-day walk from the promised land. Sie waren einen 14-tägigen Marsch vom verheißenen Land entfernt. 14 days. 14 Tage. And into the land with milk and honey. Und zwar in das Land hinein, wo Milch und Honig fließt. And then they sent 12 spies into the land. Und dann haben sie die 12 Spione ausgeschickt in dieses and Land. 10 spies gave an evil report. Und 10 von denen lieferten einen schlechten Bericht ab. Turn to Numbers 14 as I continue to speak. Blättert noch einmal zum 4. Mose. Während ich jetzt fortfahre, they're in the land, they come back out, they give a bad report. Also sie sind in dem Land, sie spionieren es aus, kommen zurück und geben einen schlechten Bericht. The land is filled with problems. Das Land, das ist voller Probleme. The land is filled with giants. Gefüllt mit Riesen. The land is filled with resistance. Gefüllt mit Widerstand. And they stayed in the wilderness. Und sie blieben in der Wildnis, in der Wüste. Because God was displeased with them. Weil Gott dieses Verhalten missfiel. I wonder what the percentage is. Ich frage mich, welchen Prozentanteil of Christians who will spend their whole life in a wilderness. Es bei den Christen gibt, die ihr ganzes Leben lang in der Wüste verbringen. Their whole life. Ihr ganzes Leben. I know Christians who are living in a wilderness. Ich kenne Christen, die in einer Wüste leben. They don't know where they're going anymore. Sie wissen nicht mehr, wohin sie gehen sollen. They don't know what church they should belong to. Sie wissen nicht, zu welcher Gemeinde sie gehören. They have no idea what their Aufgabe or service for the Lord is. Sie wissen gar nicht, welche Aufgabe sie für den Herrn haben. They're not part of a local assembly. Sie haben auch keinen Anteil in einer lokalen Gemeinde. They may not even worship anymore. Sie beten auch gar nicht mehr an, vielleicht. Prayer life has died. Das Gebetsleben ist gestorben. Their Bible is filled with dust. Und die Bibel ist voller Staub. They're in a wilderness. Sie sind in einer Wüste. And they are staying there. Und sie bleiben dort. Until they die. Bis zu ihrem Tod. And then they appear before the judgment seat of Christ. Und dann kommen sie vor den Richterstuhl Christi. And their life was wood, hay and stubble. Und ihr Leben wird als Heu, Stroh und Stoppeln betrachtet. And I know many people like this. Und ich kenne viele Leute so. They are cursed to the wilderness. Sie sind für diese Wildnis verflucht. Because of iniquity. Wegen Bosartigkeit. Is that the right word? Iniquity. Wegen Bosartigkeit. Okay. Hm? Numbers chapter 14. 4. Mose 14. Before we read this, bevor wir das nun lesen, we are headed for the promised land. Wir richten uns aus auf das verheißene Land. One aspect of the promised land is heaven. Und einer der Aspekte des verheißenen Landes ist der Himmel. But heaven is not a place of conflict. Aber im Himmel gibt es keine Konflikte. The promised land in the Bible was a place of battle. Das verheißene Land der Bibel war ein Platz, wo eine Schlacht stattfand. It was a place where you had to drive out the enemy. Ein Platz, wo man den Feind vertreiben musste. There'll be no war in heaven once we get there. Wenn wir mal in den Himmel kommen werden, wird es keine Schlacht mehr geben. Though there will be a war before we get there. Aber obwohl es eine Schlacht zuvor geben wird, bevor wir dorthin kommen. There will be a war after we get there. Revelations 12. Also auch nachdem wir dorthin kommen, wird es eine Schlacht geben, right, Offenbarung 12. Because we get to heaven in Revelations 4, weil wir in Offenbarung 4 in den Himmel gelangen. And then there's a war in heaven in Revelations 12. Und dann ist die Rede von einem Krieg im Himmel in Offenbarung 12. Right. But this is not the same thing. Aber das ist nicht das Gleiche. Because that's between God and the devil. Weil das findet zwischen Gott und dem Teufel this statt. Is between us and an enemy. Aber das hier ist zwischen uns und einem Feind. And the promised land for us as a church, und das verheißene Land für uns als Gemeinde, is God's perfect will for this church. Ist Gottes perfekter Wille für diese Gemeinde. It's what God in heaven has planned for us. Das ist das, was Gott im Himmel für uns bereits geplant and God's hat. Perfect will for each one of us individually, und Gottes vollkommener Plan für jeden Einzelnen is hier, my role within the local church. Ist meine Rolle innerhalb dieser lokalen Gemeinde. Now you got to ask yourself, how many Christians have wandered in the wilderness their whole life? Nun könnt ihr euch fragen, wie viele Christen haben sich immer in der Wüste gefunden und how many gefragt? Know their part in a local assembly? Wie viele kennen ihren Anteil bei der lokalen Gemeinde, ihren Platz? Right? And are functioning in it by faith. Und füllen diesen Platz auch aus im Glauben. I don't think so many. Ich glaube nicht so viele. 2 von 1,2 Millionen Menschen went into the promised land. Only 2. Sind in dieses verheißene Land hineingekommen. Look at Numbers chapter 14. Schaut euch einmal 4. Mose 14 an. This is after the spies gave their evil report. Das ist nun nachdem die Spione diesen schlechten Bericht gaben. Then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Verse 1 of chapter 14. Das Vers 1 von Kapitel 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. And all the sons of Israel grumbled against Moses. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose and Aaron. Und gegen Aaron. And the whole congregation said to them, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, would that we had died in the land of Egypt. Wären wir doch im Land Ägypten gestorben. Or would that we had died in this wilderness. Oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Why is the Lord bringing us into this land? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? To fall by the sword? Damit wir durchs Schwert fallen? Why is the Lord leading us to have a school? Warum führt uns der Herr dorthin, dass wir eine Schule haben werden? Why did God bring us into this building? Warum hat Gott uns in dieses Gebäude hier gebracht? So that we would all go bankrupt? Dass wir alle mal bankrott gehen? So that we would have to struggle financially? So dass wir in finanzieller Hinsicht uns abmühen müssen? Is that why he did this? Ist es das? Deshalb hat er es gemacht? Why does he want our tithes and offerings? Warum möchte er von uns Spenden und den Zehnten? So that we struggle financially in this world? Dass wir in dieser Welt Probleme haben in finanzieller Hinsicht? Would that we had died in the world? Wären wir doch da in der Welt geblieben und gestorben? Would that we had died in the church? Wären wir doch in der Gemeinde geblieben und gestorben? Would that we had died before we tried to have this school? Wären wir doch bloß gestorben, bevor wir begonnen haben, diese Schule da zu bekommen? So some people might think. Manche Leute denken möglicherweise so. Thank God we're not thinking like that. Aber dank sei Gott, dass wir nicht so denken. This is for an example for us. Das ist ein Beispiel für uns. Right? 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Look at verse 3 again. Why? Schaut euch noch einmal den Vers 3 an. Wozu? Verse 4. So they said to one another, let us appoint a leader and return to Egypt. Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Then Moses and Aaron fell on their faces in the presence of all the assembly of the congregation of the sons of Israel. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israels. Next verse, Joshua and Caleb tore their robes. Im nächsten Vers zerreißen Joshua und Caleb ihre Kleider. Verse 7. And they spoke to all the congregation of the sons of Israel. Und sie sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, saying, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Far more abundantly beyond. Über alle Maßen hinausgehend, sehr, sehr gut. What we could have asked or thought. Über das hinausgehend, was wir wohl uns ausdenken und erbitten hätten können. Ephesians 3:20. Epheser 3:20. It is exceedingly good. Es ist über die Maßen gut. We have seen it. Wir haben es gesehen. Verse 8. Vers 8. If the Lord is pleased with us, wenn der Herr Gefallen an uns hat, then he will bring us into this land. So wird er uns in dieses Land bringen. And give it to us. Und es uns geben. A land which flows with milk and honey. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Only do not rebel against the Lord. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. And do not fear the people of the land. Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. For they shall be our prey. Denn unser Brot werden sie sein. Their protection has been removed from them. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. And the Lord is with us. Do not fear. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. But all the congregation said to stone them with stones. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Incredible, huh? Then the glory of the Lord appeared in the tent of the meeting to all the sons of Israel. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. And watch how sad this verse is. Und nun beachtet den Vers, der so traurig ist. The Lord said to Moses. Und der Herr sprach zu Mose. How long will this people spurn me? Wie lange will mich dieses Volk verachten? And how long will they not believe me? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben? Wow. How long will they not believe me? Wie lange wollen sie mir nicht glauben? Isn't that sad? Ist das nicht traurig? This is why God left them in the wilderness. Und das ist der Grund, warum er sie in der Wüste gelassen hat. He could not bring them into the promised land. Er konnte sie nicht in das verheißene Land bringen. Because the wilderness is to test us. Weil die Wüste ist da, um uns zu prüfen. To see if we will live by every word that comes out of his mouth. Um zu sehen, ob wir von jedem einzelnen Wort leben, das aus seinem Munde kommt. Deuteronomy chapter 7. 5. Mose 7. I brought them into the wilderness to humble them. Ich habe sie in die Wüste gebracht, um sie zu demütigen. To test them. Um sie zu testen. To see if they would live by every word. Um zu sehen, ob sie von jedem Wort her leben. For man does not live by bread alone. Weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. But by every word that comes from the mouth of God. Sondern von jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. All of us are in some kind of a wilderness. Und alle von uns sind in irgendeiner Form in einer Wüste. We're being humbled. Wir werden da gedemütigt. We're being tested. Wir werden geprüft. God is preparing us. Gott bereitet uns there vor. There must be a wilderness before the promised land. Und es muss eine Wüste geben, bevor es das verheißene Land gibt. Because that wilderness is to discipline us as children. Weil diese Wüste ist dazu da, um uns zu disziplinieren als Kinder. That wilderness is a place. Und diese Wüste ist ein Ort, where there is nothing. Wo es einfach nichts by gibt. Sight, there's nothing. Der Sicht nach gibt es da nichts. There's no signs that say Canaan. Da gibt es keine Zeichentafeln, die sagen, no. Da Kanaan. There's no signs. There's just. Da gibt's keine Schilder. Desert. Einfach Wüste. Someone said, why did Moses carry a piece of sandpaper with him? Jemand hat einmal gefragt, warum hat der Mose ein Stück so Sandpapier mitgehabt? He used it as a road map. Nun, der hat das als Zeichen, als Mappe, als Plan nothing, verwendet. There was nothing out there. Da hat nichts gegeben da draußen. It was a time to absolutely trust what God said. Es war wirklich eine Zeit, wo es absolut darum ging, Gott zu vertrauen. And in these times, und in diesen Zeiten, we've got to be aggressive. Da müssen wir aggressiv sein. We've got to have a good confession. Wir brauchen ein gutes Bekenntnis. You can't be wishy-washy. Man kann da nicht dazwischen sein, wishy-washy. We say wishy-washy. Wishy-washy. Everybody say that. 1, 2, 3. Jeder sagt das mal. Wishy-washy. Don't be wishy-washy. Don't be in between. Seid nicht so dazwischen den Stühlen. Back to 1 Corinthians 10. Zurück zum 1. Korinther 10. Verse 12. Vers 12. It therefore beware. Deshalb habt acht. If you think you stand, wenn ihr denkt zu stehen, lest you fall. Dass ihr eben nicht fallt. Beware. Habt acht. Gebt acht. Beware as we pass through a wilderness. Geben wir acht, wenn wir durch eine Wüste müssen. Because there are temptations that will overtake you. Weil da wird es Versuchungen geben, die uns übermannen werden. That want to fill the void. Die diese Leere ausfüllen wollen. That is present in the wilderness. Die nämlich in der Wüste da ist. This time where there's no bananas, there's no milk. Also diese Zeiten, wo es keine Bananen gibt, keine Milch. It's just manna. Da gibt's nur Manna. And faith. Und Glaube. And hope. Und Hoffnung. And love. Und Liebe. And let's get through the wilderness as quick as we can. Lasst uns das so schnell wie möglich durchgehen durch diese Wüste. It's a time when our apartments are very small. Das ist die Zeit, wo unsere Wohnungen so klein sind. It's a time when our finances are restricted. Wo unsere Finanzen ganz zurückgeschraubt werden. When we don't know our spiritual gift yet. Wenn wir noch nicht wissen, welche geistliche Gabe wir haben. When maybe we're not married. Wo wir vielleicht noch nicht verheiratet sind. Or maybe we are married. Oder wo wir vielleicht verheiratet sind. A wilderness. Eine Wüste. Oh Lord. Oh Herr, wilderness. Eine Wüste. We're not there yet. Wir sind noch nicht dort. It's all sandy. Das ist alles Sand. How much longer? Wie viel weiter geht's noch? 13 more days. Noch 13 Tage. Wow. Beware that you think you stand. Gebt acht, dass ihr nicht denkt, ihr steht. Beware that you think you stand. Gebt acht, dass ihr denkt, lest ihr steht, you fall. Damit ihr nicht fallt. The wilderness is a dangerous place. Und die Wüste ist ein wirklich gefährlicher Ort. We are vulnerable. Wir sind da verwundbar. We're headed toward the land of milk and honey. Wir sind ausgerichtet auf dieses Land, wo Milch und Honig fließt. We are headed toward a good place. Wir sind wirklich auf einen guten Platz where ausgerichtet. We will become occupied with so many good things. Wo wir uns mit so vielen guten Dingen beschäftigen können. I'll be occupied with what God has prepared me to do. Ich bin da beschäftigt mit dem, wozu Gott mich vorbereitet hat. 2 Timothy 2:21. 2. Timotheus 2:21. A vessel. Ein Gefäß. Prepared. Vorbereitet. Useful to the master. Und nützlich für den Meister. Love it. Ah, ich mag and das. In this preoccupation. Und in dieser Beschäftigung. There's so much power. Da ist so viel Kraft. But in the wilderness. Aber in der Wüste. It's a time of testing. Das ist eine Zeit des Testens. It's a time will we believe what God said? Eine Zeit, wo wir einfach glauben müssen, was Gott sagt. 1. Korinther 10:13. There's no temptation. Es gibt keine Versuchung, die uns überkommen wäre, als nur eine menschliche, für alle eben. It's like you're tempted to be something. Du bist versucht, in dem etwas sein zu wollen oder etwas zu haben oder etwas zu fühlen. It's pretty basic. Das ist ziemlich grundlegend. Lust of the eyes, das ist die Lust der Augen, lust of the flesh, die Lust des Fleisches, pride of life. Und der Stolz des There's Lebens. No temptation that hits us that doesn't hit everybody. Da gibt es keine Versuchung, die uns trifft, die nicht alle auch trifft. But with these temptations, aber mit diesen Versuchungen there's a way out. Gibt es auch einen Ausweg. God has prepared a way out. Gott hat diesen Ausweg vorbereitet. Let me read it. I can't remember the rest of it. 1 Corinthians 10, 13. Exactly, I want to read it. Wir wollen das noch einmal lesen, 1. Korinther 10, 13. Watch this. Okay. No temptation has overtaken you, but is such as common to man, and God is faithful. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able? Gott aber ist treu, der euch nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. But with the temptation will provide a way of escape. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. So that you may be able to endure it. So dass ihr sie ertragen könnt. Therefore, my beloved, flee from idolatry. Darum, meine Geliebten, fliehet den Götzendienst. If you think you're standing, wer meint zu stehen, beware lest you fall. Der sehe zu, dass er nicht falle. Nobody stands. Niemand steht in temptation. In einer Versuchung. If you think you're standing, wenn du glaubst, du stehst da, you better watch it. Dann passt Nobody besser auf. Stands in temptation. Weil niemand steht so einfach in einer Versuchung. You run from temptation. Du laufst davon von der Versuchung. There's a way out. Da gibt es einen Ausweg. The way to endure temptation is to flee it. Der Ausweg der Versuchung, ihm zu widerstehen, ist es zu fliehen. We find the example of Lot in Sodom. Wir finden zum Beispiel das, die Situation mit Lot in Sodom. The angel came and grabbed him. Der Engel ist gekommen und hat ihn gepackt. And dragged him out. Der hat ihn da hinausgezerrt. Joseph in Potiphar's house. Oder der Josef im Hause von Potiphar. The wife of Potiphar. Die Frau von Potiphar. An evil, sensual woman. Eine böse, sinnliche Frau. Wanted to use this young man to destroy his life. Sie wollte diesen jungen Mann benutzen und sein Leben zerstören. Didn't stand there and said, "Oh, come on, I'm not even attracted to you." Und der Josef ist da nicht einfach gestanden und gesagt, na, schau mal, du gefällst mir eigentlich gar Look, nicht. Do what you want, touch me where you cannot touch me. Ich meine, mach was du willst, ja, du kannst mich gar nicht berühren. You cannot excite me. Du kannst mich gar nicht erregen. I can stand here. Ich kann da, ja, ich kann dich nicht ausstehen. No, if you think you stand. Nein, wenn du denkst, du stehst. Be careful, because you're about to fall. Dann gib acht, weil the only reason du magst fallen. Standing is because of grace at the moment. Wenn du stehst, dann ist es wegen der Gnade. But temptation comes in and overwhelms. Aber die Versuchung kommt herein und die überwältigt uns. Die übernimmt das. It overtakes you. Das überwältigt and dich. There's a way of escape. Und es gibt einen Ausweg. There's a way out. Es gibt einen Weg daraus. And that is to flee. Und das ist der Weg der Flucht. We're in the wilderness. Wir befinden uns in einer Wüste. In the wilderness is the time of testing. In der Wüste ist eine Zeit, das ist eine Zeit der Versuchung. It's a time where we are vulnerable in areas. Das ist eine Zeit, wo wir verwundbar sind auf gewissen Some of Gebieten. Us are happily married. Manche von uns sind glücklich verheiratet. Some of us are not happily married. Manche sind nicht glücklich verheiratet. Some of us are happily single. Manche sind glücklich als Singles. Some are not happy as single. Manche sind unglücklich als Singles. Some of us are very vulnerable. Manche sind sehr verletzbar. We're in a wilderness. Wir befinden uns in einer Wüste. God is still working in your marriage. Und Gott arbeitet in deiner Ehe. To bring it to a place where He wants it to be. Um es an einen Ort zu bringen, so wie er es möchte. If the unbeliever departs, let him depart. Wenn der junge Gläubige geht, if the unbeliever departs, pardon, der Ungläubige geht, dann soll er 1 gehen. 1 Corinthians 7:15, then let him go. 1. Korinther 7:15, dann soll er gehen. The brother or sister is not in bondage. Ein Bruder oder eine Schwester, die sind nicht gebunden dadurch. God wants peace. Gott möchte Frieden. But in the wilderness, aber in der Wüste. And we're all in a wilderness, und wir sind alle in so einer in Wüste. Some area, in einem Gebiet. Some are in a political wilderness. Manche auch in einer politischen Wüste. You're struggling for your passport. Oder man müht sich ab wegen seines Passes. Struggling to find a home, a country that will accept you. Oder man versucht ein Land zu finden, das einem akzeptiert, ein Zuhause. Some are in a wilderness with a child. Manche sind in der Wüste wegen eines Kindes. A problem child. Ein Kind, das Probleme macht. A problem husband. Ein Ehemann, der Probleme macht. A problem job. Oder eine Arbeit, die Probleme macht. We are all headed toward a promised land. Aber wir sind alle ausgerichtet auf dieses verheißene Land hin. A land that flows with milk Ein and land, honey. In dem es von Milch und Honig nur so and trifft. Along the way, und auf diesem Wege there's a lot of giants. Gibt's eine Menge von riesigen Menschen. But we're headed by faith. Aber wir sind im Glauben ausgerichtet. And we have a confession. Und wir haben ein Bekenntnis. This is so powerful. Und das ist so mächtig. When I am in the wilderness, wenn ich mich in der Wüste befinde, I learn a confession. Dann lerne ich ein Bekenntnis zu Because haben. When I get to the promised land, weil wenn ich dann in das verheißene Land gelange, if I don't have a confession in the wilderness, wenn ich nicht in der Wildnis, in der Wüste dieses Bekenntnis never habe, have one in the promised land. Werde ich niemals ein Bekenntnis im verheißenen the Land promise, haben. The promises of the promised land will consume you. Die Verheißungen des verheißenen Landes, die werden dich dann übermannen. When you get the wife you want, wenn du dann die Frau erhältst, die du möchtest, God. Dann wirst du Gott vergessen. When you get the house you want, wenn you du will das forget Haus God. Bekommst, das du möchtest, dann wirst du Gott vergessen. When you get the children you want, wenn du die Kinder bekommst, the job die du möchtest, you want, oder die Arbeitsstelle, the passport you want, oder den Pass, den du möchtest, you will forget God. Dann wirst du Gott vergessen. The wilderness die Wüste is a time when I am alone with God. Das ist ein Zeitpunkt, wo ich ganz alleine mit And Gott God bin. Trains me like a child. Und Gott erzieht mich wie ein Kind. And I have a confession. Und ich habe ein Bekenntnis. My wife and I at the moment we're looking for a new place to live. Meine Frau und ich suchen derzeit gerade nach einem neuen Platz, wo wir wohnen können. And we're looking at a lot of different places. Wir schauen uns sehr viele Stellen an. And I have a confession. Und ich habe aber ein Bekenntnis. And I say Deuteronomy 28:13. Und ich sage 5. Mose 28:13. We are the head, not the tail. Wir sind das Haupt, nicht der Schwanz. God wants to give us the best. Gott möchte uns das Beste geben. Let's not submit to pressure or fear or anything. Let's wait for the best. Lasst uns da nicht irgendwie in Druck geraten und Angst bekommen. Lasst uns auf das Beste einfach warten. Amen. Meine Frau sagt darauf, Amen. We drive along with confidence. Wir fahren da in Zuversicht. That God is faithful. Nämlich, dass Gott treu ist. And if that wilderness of finding a place to live. Und wenn wir in dieser Wüste dann einen Platz finden, if, um zu leben. If that wilderness also wenn diese Wüste is a long wilderness, wenn das einfach eine lange Zeit ist or a short one, it won't matter. Oder eine kurze Zeit auch, es wird Whether egal it's a sein. Month or 7 months or 3 years, dass ein Monat dauert, 7 Monate oder 3 Jahre, okay. Das ist okay. We will have a confession. Wir haben ein Bekenntnis. The longer it takes, the better it'll look. Je länger, umso besser wird es sein. The bigger they are, the harder they fall. Je größer die Riesen sind, umso schwerer fallen sie um. In the wilderness. In der Wüste. Confession. Ein Bekenntnis. I don't want to speak one negative word. Ich möchte kein einziges negatives Wort sprechen. We're having so much fun, my wife and I. We Wir go so from one Spaß place zusammen. To another and Wir schauen uns eine Wohnung nach der anderen an. I'm studying for a message and my wife says, we got to look at a place, you know, today. Dazwischen studiere ich für die Botschaft okay. Und dann sagt meine Frau, wir müssen heute noch so eine Wohnung Take ansehen. My cards with me. Ich habe da meine Karten dabei. Take my cards and I'm studying verses as we drive. Dann lerne ich wieder Verse auswendig während look des Fahrens. At the place, ich schaue mir diesen Platz and an. We say, Does this place excite you? Und dann sagen wir, no, ist dieser Platz für dich aufregend? Ist der gut? No. Nein. Forget it. Vergiss es. God has a better place. Come on, let's go. Besseren. Komm, fahren wir weiter. Come on, we're going to the promised land. Komm, wir gehen in das verheißene Land. We're the head, not the tail. Wir sind oben, nicht unten. He's going to put us above, not underneath. Er hat uns nach oben gestellt, nicht da unten. He wants to display his faithfulness. Er möchte seine Treue an uns erweisen. When we invite people to our new place. Wenn wir die Menschen einladen werden an unseren neuen Platz. People are going to come in and say, Wow! Werden die Leute kommen und werden sagen, wow! What did you pay for this? Was habt ihr denn gezahlt dafür? This is a miracle. Das ist ein Wunder. Wow! God is faithful. Gott ist treu. We will say amen. Und wir sagen God amen. Is faithful. Gott ist He treu. He wants to reveal his faithfulness in our lives. Er möchte seine Treue in unserem Leben erweisen. He cannot trust us. Er kann uns nicht vertrauen. With a blessing. Einen Segen anvertrauen. If Wenn wir nicht ein Bekenntnis haben auf unseren Lippen in der Wüste. When I get the blessing, weil wenn ich dann diesen Segen when erhalte, the wife is finally there, wenn dann endlich die Frau da ist, what am I gonna confess when she gets me upset? Was werde ich denn dann bekennen, wenn sie mich verärgert und zum Zorn reißt? When the apartment, the house, the car, the passport is finally there. So, wenn die Wohnung oder das Haus oder der Pass oder das Auto endlich da ist. When the visa to live in the United States is finally there. Wenn das Visum dann endlich da ist, um in den Vereinigten Staaten or zu leben Austria. Oder in Österreich. What's my confession? Was werde ich dann bekennen? I've seen so many people move to America. Ich habe schon so viele Leute gesehen, die nach Amerika gegangen sind, Christen, refugees, Flüchtlinge. And then they complain the whole time. Und dann regen sie sich die ganze Zeit the dort whole auf. Time. Sie beklagen they sich ständig. Should be on their knees licking the ground. Sie sollten auf den Knien sein und den Boden küssen. And just say, God, thank you. Und einfach sagen, Gott, danke. Danke, if I have nothing more, thank you. Wenn ich nicht mehr jetzt habe als das, dann danke. This is the way out of the wilderness. Genau das ist der Ausweg raus aus der Wüste. One door out of the wilderness. Eine Tür raus aus der Wüste. Lord, thank you. Herr, danke. Thank you for my marriage. Danke für meine Ehe. Because it's training me. Weil das trainiert mich. Thank you for my little tiny apartment. Thank you. Danke für mein kleines winziges Apartment. I love danke. It. Ich liebe das. Every little square centimeter of it. Ich liebe jeden kleinen Quadratzentimeter. I am happy here. Ich bin glücklich da. Until you say move. Bis du sagst, geh hinaus da. And we will move. Und wir werden hinausgehen. And we will be just as thankful in that one as we were in the other one. Und wir werden dort genauso dankbar sein, wie wir es hier sind. You know how people stay in the wilderness? Wisst ihr, wie die Leute in der Wüste bleiben? Through unthankfulness. Weil sie undankbar sind. They want to move because they're unthankful. Sie wollen hinaus, aber sie sind undankbar. Sie wollen verheiratet werden, aber aus einer Undankbarkeit heraus. Unzufriedenheit never leads me to the promised land. Wird mich niemals never, in das verheißene Land bringen. Niemals. Never. Niemals. I will be in the wilderness for 40 years. Ich werde mich 40 Jahre lang da in der Wüste bewegen. Get me out of here. Bring mich da raus. Why did you bring me here? Warum hast du mich da hereingestellt? Why am I married? Warum bin ich verheiratet? Anymore. Ich möchte nicht mehr verheiratet sein. Why am I single? Warum bin ich Single? Why do I live here? Warum lebe ich da? Why am I an Austrian? Warum bin ich ein Österreicher? Why am I an African? Warum bin ich Afrikaner? Why am I American? Warum bin ich Amerikaner? Why? Warum? We should have died in the world. Wir hätten da in der Welt sterben sollen. We should have died in Africa. Wir hätten in Afrika sterben sollen. I should have died in America. Oder in Amerika hätte ich sterben sollen. My parents should have died in Slovakia. Und meine Eltern, die hätten in der Slowakei schon sterben sollen. Warum bin ich just da? To die in this little apartment in Vienna? Einfach um da in diesem kleinen in dieser Wohnung da zu sterben in Wien. Eating semmels. Und Semmeln essen. And Leberkäse. Und Leberkäse. That's why. Das ist der Grund. Hey, why don't you just be thankful? Hey Jesus, warum bist du nicht einfach dankbar? That's how you get out. So kommst du da raus. That's how God cuts it short and makes the wilderness a 14-day walk. So wird Gott die ganze Sache verkürzen und wird diesen Weg durch die Wüste auf 14 Lord, Tage verkürzen. Thank you for my car. Herr, danke für mein Auto. It's not the most beautiful. Nicht das Schönste. But it's paid for. Aber es wird dafür bezahlt. It's mine. Und es gehört mir. This little 1978 R4. Und dieser kleine R4 aus dem Jahr 1978. Yes, it's mine and I'm thankful. Der gehört mir und ich bin dankbar dafür. And then God says, you know what? You're so thankful. Und da, wisst ihr, was dann geschieht? Gott sagt, du bist so dankbar. I'm gonna drop a Mercedes on you. Ich werde jetzt eine Mercedes auf dich da legen. I don't need a Mercedes. This is great. Ja, das ist wunderbar. No, hat noch nie einen Mercedes. I want you to have a Mercedes. Na, ich möchte aber, dass du eine Mercedes hast. Sure. Okay. All right. Okay. And he's as thankful in the Mercedes as he was in the little car. Und dieser Mensch ist dann so dankbar in dem Mercedes wie auch in dem and kleinen Auto war. And because he was thankful, God blessed him with more. Und weil er so dankbar war, hat ihm Gott dann noch mehr Segen verliehen. The thing that'll kill us. Die Dinge, die uns umbringen. Once we get to school. Ist, wenn wir mal in die Schule kommen. Once we get the rest of the building, two more stories. So wenn wir diese Schule haben werden oder wenn wir dieses Gebäude haben werden mit noch mehr Stockwerken. Why did you bring us here? Warum hast du uns daher gebracht? I'm not being used like I want to. Ich werde da nicht so verwendet, wie ich es gern hätte. That's what God's afraid of. Genau davor hat Angst eigentlich Angst. Right. Das will er nicht. Undankbarkeit. Consumed with a good job. Eingenommen von einem guten Job. Consumed with a beautiful wife or husband. überwältigt von seinem Ehemann oder von seiner Ehefrau. Consumed with a blessing. Eingenommen vom Segen. No confession. Aber kein Bekenntnis auf den Lippen. This is what God fears. Das fürchtet Gott. So, we're all in the wilderness somewhere. Wir sind alle irgendwie in der Wüste. Some of us are a little sick. Ein paar von uns sind ein wenig krank. All of us have something that we're passing through. Alle von uns haben etwas, wo wir da durch müssen. Let's be thankful. Lasst uns dankbar sein. And let's have a great confession. Lasst uns ein großartiges Bekenntnis let's auf den Lippen be haben. Like Caleb. Wir wollen so wie der Kaleb sein. Give me that mountain. Gib mir diesen Berg. Amen. Amen. Father in heaven. Vater im Himmel. Tonight, wir beten heute Abend. These lessons are for our example. Dass diese Lektionen für uns geschrieben sind als Beispiel. These stories diese Geschichten are for us to learn from. Sind für uns da, damit wir and davon lernen. Let us rejoice und lass uns darin erfreuen. Give thanks Dank geben in, all the wildernesses of our life, in all den Wüsten, die wir durchmachen in unserem Leben. We press toward the promised land, während wir uns fortbewegen auf das verheißene Land by zu. The confession of our faith. Und in einem Bekenntnis in Jesus name. Im Glauben, in Jesu Namen. Amen. Amen.